Die Zustimmung zu rechtsextremistischen Aussagen sinkt. Rechtspopulistische Positionen verstetigen sich. Für die Autoren der Mitte-Studie im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung ist das besorgniserregend. Wenn in der Mitte der Gesellschaft extremistische, populistische Einstellungen hineinrücken, die demokratische Grundprinzipien von Würde und Gleichwertigkeit in Frage stellen, da müssen wir die Frage stellen, ist das noch die Mitte oder geht sie da verloren? Formuliert der Bielefelder Konfliktforscher Andreas Zick und gibt mit dem Namen der Studie die Antwort. Hatten die Autoren im letzten und vorletzten Jahr noch getitelt fragile Mitte, gespaltene Mitte, heißt es in diesem Jahr drastischer verlorene Mitte. Alle 2 Jahre legen die Forscher um Zick die Auswertung vor. Dabei sind einige Nachrichten gut. So gibt die große Mehrheit der knapp 2000 Befragten der Demokratie gute Noten und ist außerdem sensibel für deren Bedrohung. Zick nennt Beispiele aus der Befragung. Es ist unerlässlich, dass Deutschland demokratisch regiert wird. Dem stimmen 86% der Befragten zu. Die deutsche Demokratie funktioniert im Großen und Ganzen ganz gut. Dem stimmen immer noch 65% zu. 60% der von uns Befragten sind der Meinung, der Rechtspopulismus in unserer Gesellschaft bedroht die Demokratie. Die Zustimmungswerte für rechtsextremistische Aussagen sind gesunken und zwar besonders deutlich im Osten. Ost und West liegen jetzt gleich auf bei 2,4%. Fremdenfeindlichkeit allerdings machen die Autoren bei fast 9% der Befragten aus. Gemessen wird dieser Indikator, wie alle anderen, durch die Antworten auf mehrere Fragen. Und so ist auch die Antwort auf die Frage, die Zick konkret nennt, nur ein Indikator neben anderen. Es leben zu viele Ausländer in Deutschland, dem stimmen 35% der Befragten zu. Etwa gleich geblieben ist die Einstellung zu Sinti und Roma, die mehr als 18% ablehnen. Antisemitische Aussagen verlieren an Zustimmung, solche, die die Forscher als israelbezogenen Antisemitismus bezeichnen, gewinnen Anhänger. Seit 2002 misst das Bielefelder Institut die Werte für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in konkreten Ausprägungen. Teilweise gibt es da gute Nachrichten. So teilen immer weniger Befragte sexistische oder schwulenfeindliche Aussagen. Dass die deutsche Gesellschaft durch den Islam unterwandert wird, hält dagegen die Hälfte der Bevölkerung wenigstens für möglich. Mehr als die Hälfte äußert sich laut Studie abwertend zu Asylsuchenden, so viele wie seit 2011 nicht mehr. Die an der Oberfläche guten Werte für die Demokratie stellen sich etwas anders dar, wenn konkreter nachgefragt wird. Besorgniserregend findet das Beate Küpper von der Hochschule Niederrhein. Beispielsweise stimmen der Aussage, die regierenden Parteien betrügen das Volk 22% zu, das ist jeder Fünfte. Wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert. Hier stimmen 11% zu, weitere 6% sagen teils, teils. In den vergangenen Jahren stieß die Studie in ihrer Anlage teilweise auf Kritik. Im TV-Auftritt der Welt moniert heute auch der Berliner Extremismusforscher Klaus Schröder Aussagen wie: Es lebten zu viele Ausländer in Deutschland oder eine Mehrheit der Flüchtlinge werde nicht verfolgt, hätten für sich allein genommen, ohne Gründe und Argumente des Befragten zu kennen, keinen Wert. Auch die Zuschreibung als rechtspopulistisch hält er für vereinfacht. Es gibt auf der linken Seite genauso Populismus. Es gibt linken Populismus. Gerade beim israelbezogenen Antisemitismus gehe ich davon aus, dass es auf der linken Seite stärker verbreitet ist als auf der rechten Seite oder gleich stark. Wie die Autoren der Studie, so plädieren auch SPD und Grüne dafür, mehr in politische Bildung und Demokratieförderung zu investieren. SPD-Fraktionsvize Eva Högel erhofft sich einen stärkeren Zusammenhalt durch eine bessere Integration von Asylsuchenden. Grüne und Linke werfen nicht nur der AfD, sondern auch etwa Vertretern von CDU und CSU vor, sie hätten zu einer Verrohung der öffentlichen Debatte beigetragen.